ist doch was Grünes, Durchsichtiges mit grauen Schatten unterwegs. Oh, guck mal. Da ist doch was Grünes, Durchsichtiges mit grauen Schatten unterwegs. Es will dich. Es will dich haben. Gespenster in Uniform und eine Knarre. Es ist der Bulle, der in den 90ern bei einem Einsatz sein Leben verlor. Er ist aber noch da und es ist verwirrt. Wie gespannt der Bulle kommt. Wie gespannt der Bulle kommt. Und die wollen alle zu dir. Wie gespannt der Bulle kommt. Einer kommt auf dich zu und legt dir Handschellen an. Du bist hilflos und es ist dunkel hier im Keller. Hast du Angst? Die gespannten Bullen kommen. Du hast Angst. Die Bullen stecken dich in den dunklen Keller und spüten um dich rum, die Handschellen klicken. Du hast Panik. Du hast Panik. Die gespannten Bullen kommen. So ist das, wenn man in GTA Online die Bullen fickt. Sie kommen wieder!